Kundgabe 6030. Empfangen durch Bertha Dudde am 21.08.1954. Gleichgültigkeit der Menschen erfordert härtere Schläge. Wie hoffnungslos ist der Zustand zahlloser Menschen auf Erden, weil sie nichts tun, um ihre Seelen zur Reife zu bringen. Ihre Gedanken sind immer nur irdisch gerichtet und sie erheben sich niemals zur Höhe. Niemals betreten sie das geistige Gebiet. Niemals fragen sie sich, weshalb sie auf Erden weilen. Und jeder Unterhaltung darüber weichen sie aus, weil sie nichts wissen wollen als nur das, was ihrem körperlichen Leben nutzbringend erscheint. Und so sind die meisten Menschen auf der Erde gesinnt, trotz eifriger Arbeit der Diener Gottes, sie aufzurütteln aus ihrem verkehrten Denken. Überallhin wird das Wort Gottes geleitet. Überall ertönen Mahn- und Warnrufe, doch die Menschen verschließen ihre Ohren, denn der Klang aus der Welt berührt sie stärker und ihm folgen sie willig. Die stärksten Weltereignisse berühren sie kaum noch. Das plötzliche Hinscheiden von Menschen ist ihnen keine Veranlassung zum Nachdenken über die Vergänglichkeit des Irdischen. Sie hören es und gehen darüber hinweg. Katastrophen von größtem Ausmaß bringen sie nicht aus ihrer Ruhe, solange sie nicht selbst davon betroffen werden. Und die Not der Mitmenschen berührt kaum ihr Herz, dass ihr Hilfswille angeregt würde. Und es ist dies ein furchtbarer und trostloser Zustand, weil er sich geistig auswirkt, weil die Seelen der Menschen sich in größter Dunkelheit befinden und schwerlich zum Licht gelangen können, solange sich die Menschen befriedigt fühlen von irdischen Gütern und Genüssen. Es hat der Satan wahrlich die Macht auf dieser Erde, denn die Menschen selbst haben sie ihm gegeben. Jeder Gedanke gilt nur dem Erreichen weltlicher Ziele. Und von früh bis spät schaffen sie für ihren Leib, der aber vergeht. Und ob der Tod auch reiche Ernte hält in ihrer Umgebung, nur wenige sind davon berührt, weil sie betroffen werden. Und also können die Menschen durch nichts mehr erschreckt und zu einer Willenswandlung bewogen werden, weil alles an ihnen abprallt und keinen Eindruck hinterlässt. Immer leidvoller müssen daher die Ereignisse anstürmen gegen die Menschheit. Immer deutlicher müssen die Hinweise auf die Vergänglichkeit von Leben und Besitz gegeben werden. Immer gewaltiger die Naturelemente aus ihrer Ordnung treten, auf dass die Menschenherzen erschrecken und um den Zweck und die Ursachen dessen fragen, was die Welt in Aufregung stürzt. Und es wird Gott auch solches zulassen. Er wird den Menschen Zeichen senden. Doch ob sie derer achten, bleibt ihnen selbst überlassen. Er will retten, doch er wird keinen bestimmen zur Änderung seines Willens. Doch immer wieder eine deutliche Sprache reden, die ein jeder verstehen kann. Es geht die Erde ihrem Ende entgegen, und auch das Wissen darum wird in der Welt verbreitet werden. Und die der Zeichen achten, werden sich diesem Hinweis nicht verschließen. Sie werden glauben und sich vorbereiten. Wo aber Finsternis ist, da nützen auch die Zeichen und Hinweise nichts, und die Menschen gehen dem leiblichen und geistigen Tode entgegen aus eigener Schuld. Amen.